Es ist mal wieder so weit. Es macht sich ein Denken breit in unserer Zeit. All die mit schweren Nöten besser zu töten. Und zwar pränatal ohne Wahl, ihnen das Leben zu nehmen, das sie haben würden, wenn sie auf die Welt kämen. Doch das kommen sie nicht. Manche sehen das als Pflicht, der Richter zu sein beim jüngsten Gericht. Einen Anwalt, den gibt es nicht, hat kein Gewicht. Schließlich geht's ja um den Weg. Diagnostik ist hier das Zauberwort. Und was anders ist, das wirft man besser fort. Dass ein anderes Leben es nicht wert ist zu heben, es nicht wert ist zu erleben, wie es ist zu sein, auch mit mancher Pein. Doch meistens ist das Schein, denn die Leiden, die wir damit wollen vermeiden, sind in uns, denn wir flüchten vor Gerüchten über Fremde und das andere, das wir nur abbinden, um uns selber zu finden, bei uns selber zu bleiben. Das ist Identität, die ins Wanken gerät, wenn was anderes auftaucht und es gerade staucht, dass wir alle Normen nennen, nur weil wir es kennen. Was ist Leistung und Schönheit, alles relativ, und somit die Entscheidung sowieso schief. Das andere und das Fremde als Vielfalt verstehen ist ein Weg, der sich lohnt, um weiterzugehen. Keine Angst zu haben vor Leiden und Plagen ist ein Weg, auch das Fremde zu ertragen. Nicht den Nutzen fordern, sondern den Selbstzweck, dann fallen viele Zwänge wie von selbst hinweg. Die selbst beschneiden und das Fremde meiden, dann sieht man den Gewinn und der Vielfalt Sinn. Sich nicht selbst verschließen, in selbst verließen, sondern offen sein für das hinter dem Schein. Das Ideal mehr nach innen verlegen, dann scheinen Sonnenstrahlen noch bei kaltem Regen. Thank you.